SWR 2 Wissen. Webmythen. Science meets public. Wissenschaft im medialen Dialog mit dem Bürger. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen. Eine Wissenschaftsshow im Fernsehen. Der Showmaster tänzelt herum im golddurchwirkten Jackett. Luftballons werden aufgeblasen, Reagenzgläser befüllt, ein Magier tritt auf, forschende Schüler werden mit Preisen bedacht und als Clou des Abends lässt der Showmaster ein hartgekochtes Ei durch den engen Hals einer Flasche schlüpfen. Das fidele Treiben, so berichtete unlängst ein honoriger deutscher Professor auf einer Tagung der Volkswagen-Stiftung, habe ihn veranlasst, das Fernsehen anzurufen, was das denn solle. Zu seinem Schrecken erfuhr er, bei der Sendung handele es sich um einen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützten Beitrag zum Wissenschaftssommer 2001. Die Popularisierung von Wissenschaft ist, auch wenn es so scheinen soll, keine Erfindung der Jahrtausendwende. Der seinerzeit höchst reputierte Theologe Adolf von Harnack gab schon 1912 einen legendären Marschbefehl aus. Die Wissenschaft, schrieb er, müsse hinein ins Leben. Das geschah schneller, als ihm lieb war. Als sich die Giftgaswolken des Ersten Weltkrieges lichteten, hatten ihre Erfinder nicht nur einen Kulturschock am Hals, sondern auch ein Imageproblem. Daran hat sich auch nach Hiroshima und Bhopal nichts geändert. Jetzt bläst die Zugluft wieder stärker. Nicht zuletzt, weil das Geld nicht mehr für alle fließt, besonders in den Naturwissenschaften, die Studenten ausbleiben und man Bildung und Wissenschaft als sogenannten Standortfaktor entdeckt hat. Wissenschaft im Dialog heißt einer der vielversprechenden Slogans, mit dem gelehrte Häupter um öffentliche Anerkennung buhlen. Vor 2 Jahren hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft den Auftakt gemacht und ist mit einer mehrere Millionen schweren Initiative ins Rennen gegangen. Wir fragen Frau Rosenstrauch, Wissenschaftlerin und Redakteurin der jungen Zeitschrift Gegenworte, die sich, so der Untertitel, die Förderung des Disputs über Wissen zur Aufgabe gemacht hat. Er ist Frau Rosenstrauch vertraut wie kaum einer anderen. Was ist das für ein Dialog? Ich weiß es nicht und keiner weiß es. Es wäre schon mal interessant, einen Überblick zu bekommen, wer wem welches Geld wofür gibt. Seit dieser Initiative 1999 wachsen da plötzlich alle möglichen Komitees und Messen und Veranstaltungen. Aber einen Überblick, was da wirklich läuft, habe ich bisher nicht gefunden. Vielleicht gibt es irgendwo die geheime Stelle, die das weiß. Ich habe es versucht herauszubekommen, ich habe es bisher nicht herausbekommen. Aber man kann schon sagen, dass einerseits eben der Stifterverband diese Initiative gesetzt hat und Preise vergibt, zum Beispiel für Dinge, die sie für vorbildlich halten. Frau Bullmann hat ein paar Millionen gegeben, damit die Wissenschaft sich mehr in der Öffentlichkeit darstellt. Also das sind, die DFG hat angefangen, wenn ich das richtig sehe, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, fängt an, dass in Anträgen auch die Öffentlichkeitsarbeit mitfinanziert wird. Also, dass man bei der wissenschaftlichen Forschung auch die Präsentation mitfinanziert. Das sind so erste Ansätze, die natürlich, gerade wenn man nach England oder auch Australien schaut, immer noch sehr, sagen wir mal, autoritär sind. Sehr von der Vorstellung, dass die Wissenschaft selber das alles erledigen kann. Wir sind die Fachleute und wir erledigen dann auch noch die Art und Weise, wie wir akzeptiert werden. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme dabei. Das ist, auch wenn man sagt, es geht um Verstehen, immer, sagen wir mal, die Vermutung nahelegt, dass es doch primär um Akzeptanzbeschaffung geht. So sprechen die Skeptiker. Ihnen geht das Ausland wieder einmal voran. Zumal der Dialog dort, wie Sie sagen, demokratischer geführt wird. Nicht nur die Naturwissenschaftler selbst sprechen für sich, auch andere gesellschaftliche Gruppen melden sich im öffentlichen Disput zu Wort. Man sollte auch unterscheiden, dass im angelsächsischen Raum, der ja Vorbild ist, diese Diskussion schon viel länger läuft. Das eine Stichwort ist Sputnik-Schock, wo man in Amerika begonnen hat, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwas dafür tun, damit die Bevölkerung ein positiveres Verhältnis zur Wissenschaft bekommt, was unter dem Stichwort Scientific Literacy gelaufen ist, also eine Alphabetisierung mit Wissenschaft, wo man heute sagt, das ist eigentlich nicht sehr erfolgreich gewesen. Das vielleicht für uns näherstehende Beispiel ist England, wo diese, also unter dem Titel Public Understanding of Science, seit 10, 15 Jahren eine Vielfalt von Initiativen läuft, auf vielen Ebenen. Das ist inzwischen fast so etwas wie eine demokratische Bewegung, die auf allen Ebenen der Gesellschaft neue Initiativen hervorgebracht hat. Und also sowohl von Chemiekonzernen wie von Umweltorganisationen wie von Universitäten. Da kann man etwas neidvoll hinschauen, weil bei uns ist im Wesentlichen bislang alles noch immer top-down, wie man neudeutsch sagt. Das heißt, die Wissenschaft und nicht einmal die Wissenschaft, sondern Repräsentanten der Wissenschaft und diese Repräsentanten dann wiederum nicht selber, sondern in Gestalt von irgendwelchen neu geschaffenen Institutionen versuchen, dem Volk klarzumachen, dass Wissenschaft was Gutes ist. Das ist bisher noch nicht das, was man wirklich als Dialog bezeichnen könnte, schon gar nicht auf Augenhöhe. Man sollte nicht zu pessimistisch sein. Der publizistische Aufbruch der Gelehrsamkeit hat bereits begonnen. Die Lektionen öffentlicher Präsentation und medialer Selbstvermarktung sind verstanden worden. Professoren scheuen sich nicht mehr, ihre neuesten Veröffentlichungen in der Zeit oder FAZ im Institutsflur aufzuhängen. Die produktivsten und rührigsten kommen aus Kongressen, Talkshows und dem Flugzeug kaum mehr heraus, so dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wann sie überhaupt Zeit für ihre Studenten haben. Wie schwer das Leben für diese sogenannten Media Scientists inzwischen geworden ist, belegt die Klage des Göttinger Politikwissenschaftlers Bassam Tibi. Jener mokierte sich unlängst in einer führenden Wochenzeitung darüber, pro Jahr gut 100.000 Mark an Flugkosten aufbringen zu müssen. Er ist, so lässt sich schließen, mehr im Flugzeug als auf der Erde. Doch augenscheinlich ist das immer noch nicht genug. Neidvoll blickt man über den Ozean nach Amerika, wo etwa die poppigen Überflieger der sogenannten dritten Kultur über alle akademischen Fächer und Disziplinen hinweg mit schrägen Fragestellungen und einer einfachen erzählenden Sprache Millionenauflagen einfahren, während hierzulande der Sachbuchmarkt praktisch zusammengebrochen ist. Aber davon, so Frau Rosenstrauch, ist Deutschland noch meilenweit entfernt. Man wird in der deutschen Wissenschaft eher schief angeschaut und disqualifiziert, wenn man sich gut ausdrücken kann. Zumindest in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften. Naturwissenschaft ist wieder anders, man muss es auch differenzieren, weil natürlich kann man komplexe naturwissenschaftliche Sachverhalte nicht im selben Maße popularisieren wie, was weiß ich, eine Biografie von einem Dichter. Aber interessanterweise sind heute die Naturwissenschaftler sogar besser in der Darstellung ihrer Wissenschaft als die Leute, deren Handwerkszeug eigentlich die Sprache ist. Das heißt, es hat sich aus vielerlei Gründen in Deutschland eine Elite-Vorstellung herausgebildet, die mit einer Abkapselung, auch einer sprachlichen Abkapselung verbunden ist. Und zum Beispiel ein solches Genre wie der wissenschaftliche Essay ist in diesem Land so gut wie nicht präsent. Spätestens seit die Frankfurter Allgemeine Zeitung Ende der 90er Jahre damit anfing, naturwissenschaftliche Themen ins Feuilleton zu holen, boomten die Wissenschaftsseiten und Wissenschaftsressorts auch in anderen Medien. Aber auch hier überkommen Skeptiker Zweifel, inwieweit dieser an sich begrüßenswerte Umstand tatsächlich den Dialog in der Breite befördert hat. Sie glauben, dass dieser Aufbruch auf Dauer nicht funktionieren wird, wenn der Wissenschaftsjournalismus nicht auch sein Verhältnis und seine Rolle in der Öffentlichkeit überdenkt. Deutsche Wissenschaftsjournalisten verstehen sich häufig als Juniorpartner der akademischen Gelehrsamkeit. Ihr Ziel ist es vor allem, das Neueste aus Wissenschaft und Forschung dem geneigten Publikum kundzutun und sozusagen nach unten weiterzugeben. Auf der anderen Seite ist auch der Wissenschaftsjournalismus bei uns nicht sehr, sagen wir mal, auf der Höhe. Im Wesentlichen haben sich die Wissenschaftsjournalisten als so eine Art Propagandisten der Wissenschaft verstanden, die wissenschaftliche Ergebnisse popularisieren. Was es kaum gibt, ist eine kritische Auseinandersetzung, überhaupt ein Forum, irgendeinen Ort, an dem jetzt also eben nicht nur der Wissenschaftler sagt, das, was ich mache, ist alles unheimlich toll und du musst es jetzt auch lernen, sondern diskutiert wird, zur Disposition gestellt wird, was Wissenschaft alles macht und was sie vielleicht nicht machen sollte. Und eben, also ich finde es irgendwie auch bezeichnend, dass man zwar einen Ethikrat einrichtet, wo dann wiederum Experten darüber urteilen soll, ob das ethisch richtig ist, dass aber so gut wie überhaupt nicht daran gearbeitet wird, dass an den Universitäten sowohl die Hochschullehrer wie die Studenten lernen, sich zu artikulieren oder zu schreiben oder zu streiten oder Argumente hin und her zu werfen. Das gibt es bei uns nicht. Nutznießer des Wunsches der Wissenschaft nach mehr Öffentlichkeit sind bislang in erster Linie die klassischen Unternehmensberater, Personal- und Medientrainer, Agenturen und PR-Spezialisten. Vor allem sie sind dem Ruf der neuen Fördergelder gefolgt und haben sich den gegebenen Bedingungen anzupassen versucht. Vielleicht muss das so sein. Gehören PR und Selbstvermarktung in einer modernen Gesellschaft nicht einfach dazu? Zweifelsohne. Das Problem dabei ist, dass wenn Wissenschaft anfängt, dieselben Methoden zu benutzen, die Methoden der Reklame und der Reklamesprache, wie das inzwischen auch die Politik tut, so wird es ihr genauso ergehen, wie es der Politik ergeht. Sie wird nämlich den letzten Rest an gutem Ruf verlieren. Ich bin ja der Meinung, man müsste erst einmal etwas entwickeln, was nicht diese Reklamesprache ist und was dem Gegenstand angemessen ist. Meinetwegen auch eine Agentur, aber eben eine, die genügend versteht von dem sehr fragilen Problem des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Um welche Öffentlichkeit geht es eigentlich? Wer wird mit welchem Dialog beglückt? Erst einmal, glaube ich, ist es wichtig, das Bild zu zerstören, hier wäre die Wissenschaft, da ist die Öffentlichkeit oder hier sind die Fachleute, da sind die Laien. Wir leben in einer Zeit, in der diese Grenzen längst durchlässig geworden sind. Erstens mal ist jeder Fachmann, ich habe mal diesen Satz geprägt, jeder ist Laie fast überall. Das heißt, jeder ist außerhalb seines Expertengebiets natürlich genauso Laie. Und es gibt einen breiter werdenden Rand von Leuten, die ihrerseits Spezialisten auf ihrem Gebiet sind oder die auch vielleicht eine Zeit lang mit Wissenschaft zu tun haben, dann wieder rausgehen. Also das ist nicht so, dass man sagt, hier ist ein geschlossenes Gebäude, das heißt Wissenschaft und hat deshalb überhaupt schon ein Anrecht darauf zu sagen, wir sind die Wahrheitshüter. Das ist alles Vergangenheit. Und ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass kein Weg mehr an der Spezialisierung vorbeiführt. Jede Hausfrau und jeder Pförtner hat einerseits seinen Beruf oder hat seine Alltagstätigkeit und muss sich für andere Dinge auch noch interessieren. Das heißt, es geht ein bisschen auch darum, dass man unterscheidet zwischen dem Wissenschaftler als Wissenschaftler und dem Wissenschaftler als Staatsbürger. Der Wissenschaftler kann Spezialist sein als Wissenschaftler, aber er muss vielleicht Allround-Kenner von sozialen Verhältnissen sein, dort, wo er Staatsbürger ist. Auch da gibt es, glaube ich, auf Seiten der Wissenschaft einen großen Nachholbedarf. Diesen Mangel würde man in angelsächsischen Ländern mit etwas ausgleichen, was man dort Social Knowledge oder Social Awareness nennt. Es geht um eine andere Form der Aufmerksamkeit für das vielschichtige Geflecht von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Viele Entwürfe der neuen Leitwissenschaften haben hohe globale Ansprüche. Mit Selbstsicherheit treten sie an, Menschheitsfragen zu lösen. Und doch fällt bei vielen die naive Selbstüberschätzung auf, die deutlich wird, wenn die Gelehrten ihr Terrain verlassen und für ihre Ideen missionieren. Von den Wirklichkeiten und Prozessen, die sozusagen hinter ihrem Rücken ablaufen, haben sie weder Kenntnis, Erfahrung noch Gespür. Die Adressaten ihres Dialogs interessieren sich nun einmal weniger für die speziellen Verfahren, wie aus Blastozyten Stammzellenreihen entstehen oder neurophysiologische Prozesse im Gehirn programmiert werden können, sondern für die Frage, warum so etwas ein Standortfaktor und damit lebenswichtig sei und welchen Preis sie zum Beispiel dafür zu zahlen haben, wenn das totalitäre Experiment, den Menschen als letzte große Bastion der Natur zu stürmen, schiefgeht. Der sogenannte Bürger spürt, dass gerade mit der Biotechnologie die nächste Runde einer kapitalistisch-technischen Revolution eingeleitet werden soll, die seine Lebensbedingungen und die Bedingungen seines Menschseins grundlegend verändert. Er merkt, dass man diese Entwicklungen nicht als politischer und intellektueller Zaungast überstehen kann. Mit der Werbung für ein bisschen mehr Vertrauen, neudeutsch auch Trust genannt, wird es dabei wohl nicht getan sein. Es verändert sich diese Frage Vertrauen. Also wenn ich weiß, dass ein Mediziner an einem Krankenhaus forscht, das mit öffentlichen Mitteln errichtet wird und er selber eine Biotech-Firma hat, dann ist es natürlich etwas schwieriger, Vertrauen zu haben, als wenn jemand, was weiß ich, in einem Labor sitzt und nie hinausgeht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe manchmal den Eindruck, dieses um Verständnis werben oder um Vertrauen werben, ist ein bisschen auch ein Trick. Ich glaube es nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass die Leute, die sich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt in die Öffentlichkeit und wir wollen verstanden werden, wirklich verstanden werden wollen. Sie wollen ihren guten Ruf wieder haben und sie wollen Wissenschaft machen können und sie wollen vielleicht auch mehr Geld haben. Aber wenn sie verstanden werden wollen würden, so müssten sie erst einmal die Öffentlichkeit oder ihren Adressaten kennenlernen. Der Eindruck drängt sich auf, der Dialog der Wissenschaft mit dem Bürger wurde vom Bürger selbst überhaupt nicht bestellt, dieser Dialog, so wie er geführt wird. Andererseits hat der Bildungshunger zugenommen wie nie zuvor. Doch was die Leute, und neuere Umfragen bestätigen dies, interessiert, ist eben nicht das spezialisierte und auf Verwertbarkeit zurechtgestutzte Lernen vor dem Computer. Was sie heute mehr denn je interessiert, ist die Frage nach der Relevanz und dem Zusammenhang der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie wollen Fragen diskutieren und Weltanschauungen aushandeln, also Sinn schaffen. Denn wo alles marktfähig und frei konvertierbar ist wie das blanke Geld und Wissen wie Kapital behandelt wird, können Sinn und Eigenart nicht wachsen. Marktgerechte Konvertierbarkeit schließt Sinn aus. Und auch Glauben. Man glaubt einfach nicht mehr, was einem da alles erzählt wird. Zu sehr riecht alles nach Geschäft. In der Industrie oder in der Wirtschaft gibt es diesen schönen Ausdruck von der angebotsinitiierten Nachfrage. Und im Moment ist es wohl so, dass die Nachfrage von den Anbietern eher geschaffen wird. Das heißt also, die Wissenschaft definiert sich selber, was der Bürger von ihr wollen soll. Ich nehme an, wenn man das von der anderen Seite her anschaut, dann kommen auch andere Fragen. Und dann würde man die Fragen wahrscheinlich anders stellen, als sie bisher gestellt werden. Bisher geht das total aneinander vorbei, weil die stellen sozusagen ihre Fragen an die Wissenschaft, aber die Wissenschaft beantwortet ihre eigenen Fragen, also die Fragen, die sie meint, dass sie vom Bürger kommen. Da ist noch sehr wenig Berührung, glaube ich. Diese Initiative hat auf der einen Seite vielleicht den Nebeneffekt, dass es, wie ich gesagt habe, nach hinten losgeht. Dass also die Werbemaßnahmen dazu führen, dass die Wissenschaft ihren letzten Rest an guten Ruf verliert. Ein anderer Nebeneffekt ist aber auch, dass dadurch eine Aufmerksamkeit entsteht für das Problem und Leute anfangen, Fragen zu stellen oder Foren zu gründen, die nicht mehr unter dem Diktat der Repräsentanten der Wissenschaft stehen. Und das ist etwas, was aber erst in Entwicklung ist. Es gibt natürlich jede Menge Menschen, die auch nachdenken und die nicht Wissenschaftler sind, auch wenn die Wissenschaftler das sich nicht vorstellen können. Und das sind Mittler, das sind Studenten, das sind Journalisten. Natürlich sind das meistens Leute, die auch lesen und die sich auch irgendwie mit was auseinandersetzen. Die anfangen, ihre eigenen Fragen zu stellen und vielleicht auch ihre eigenen Kommunikationswege zu entwickeln mit Hilfe der neuen Kommunikationstechniken. Da passiert unglaublich viel. Also das ist natürlich auch am deutlichsten im Bereich der Medizin, wo es heute Informationsnetzwerke gibt, wo Patienten mehr Fachkenntnisse haben als der Fachmann und wo sich dann die Fachleute daran gewöhnen müssen, dass sie es mit kompetenten Patienten zu tun haben. Also dieses von oben nach unten reden einfach nicht mehr angemessen ist. Und es gibt auch zunehmend mehr Mediziner, die dann durchaus froh sind, dass sie es dann mit Leuten zu tun haben, die irgendeine seltene Krankheit haben, sich selber kundig gemacht haben, aber über das Internet und ihnen sagen, hier, da gibt es das und da gibt es das. Das erfordert einen gewissen Mentalitätswechsel, aber auch solche Prozesse sind schon in Gang gekommen. Oder Studenten. Es gibt heute zum Teil eine Kompetenz auf Seiten der jungen Leute, die weit über das hinausgeht, was die Professoren haben, nämlich eine Kompetenz in Kommunikation, in Neugier, in Fragestellen. Wo man sagt, also wenn die Bewohner der ehrfürchtigen Wissenschaft nicht lernen, anders umzugehen mit der Öffentlichkeit oder mit der Umgebung, dann wird es ihnen gehen wie den Dinosauriern. Sie werden nicht genug Luft haben und es wird das Wissen anderswo produziert werden. Alte Äste müssen absterben. Und diese Generation, die ja sehr stark alles besser weiß und wusste und alles andere erdrückt und abwertet, auch die wird aussterben und ist dabei auszusterben. Jemand erzählte mir, dass es in München zwei Frauen gibt, die unterrichten Literaturwissenschaft privatwirtschaftlich in einem Kurs und haben durchaus genug Schüler, weil sie imstande sind, linguistische Probleme so zu vermitteln, wie das an der Universität nicht vermittelt wird, weil sie eine Sprache haben. Schon wieder so linke Theorien? Das Volk an die Hebel der Wissenschaft, ist es das? Im Namen und mit aktiver Beteiligung des Volkes ist schon viel angestellt worden. Und ideologisierte und fanatisierte Tier- und Menschenschützer sind nun einmal genauso wenig zu ertragen wie ideologisierte Wissenschaftler. Die Frage ist, was will man in einer Welt, in der der Wissenschaftler Spezialist und zugleich Bürger wie alle anderen ist, einer unter vielen? Was will man zur Sprache bringen und aushandeln? Solche Fragen stellen sich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie berühren die Grundfragen der Demokratie insgesamt. Es geht ja um Veränderung. Es geht um neue Bedingungen und darum zu reagieren auf veränderte Konstellationen. So simpel. Es ist das Stichwort gefallen vom neuen Gesellschaftsvertrag. Das heißt, es geht darum, die gesamte Relation zwischen Wissenschaft und anderen Segmenten der Gesellschaft zu ändern. Und das ist vielleicht falsch, das im Aktiv zu sagen. Man müsste sagen, es verändert sich. Wir sind in einem Prozess, in dem es sich verändert. Und es geht darum, diesen Prozess bewusst zu steuern und zu reflektieren und ihn nicht nur hinter dem Rücken der Beteiligten passieren zu lassen. Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Wir sind längst in diesem Prozess drin, aber derzeit ist es ja eher so, dass eben über Geldflüsse, über Patentrechte, über Aktienkurse diese Durchmischung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stattfindet. Und es ist tatsächlich eine politische Frage zu sagen, was will man? Dazu muss man aber was wollen. Und dazu muss man Ideen entwickeln, wie es aussehen könnte. Und dafür braucht man den Dialog. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Bürger jetzt sagt, was mit den Stammzellen ablaufen soll. Aber es würde darum gehen, dass man ein offenes Gespräch in der Gesellschaft herstellt, in dem die Frage, wie sollte dieses Verhältnis zwischen Fachwissen, vielleicht auch Elfenbeinturm, Schonräume zum Nachdenken, Anwendung, Diskussion, um zu gemeinsamen Zielen zu kommen, wie sollte das ausschauen? Also eine Kultur überhaupt erst zu entwickeln, die dieser sogenannten Wissensgesellschaft entspricht. SWR2 Wissen hörten Sie den sechsten und letzten Teil aus der Reihe Webmythen Science meets Public. Die Wissenschaft entdeckt den Dialog mit dem Bürger von Hans-Volkmar Findeisen. Morgen um 8.30 Uhr hören Sie in der Aula die neue Ökonomie, Trugbild oder Realität? SWR 2 Programmtipps. 14.05 Uhr, Dschungel für Kinder. Und schon schliefen sie tief und fest auf ihren zusammengerollten Jacken. John saß am Feuer und starrte in die Dunkelheit. Gut, dass nicht Winter ist. Da würden wir ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Plötzlich nahm er das silbern glänzende Licht wahr, das Bäume und Gräser ganz unwirklich erscheinen ließ. Wow. Ist das eine wunderschöne Mondnacht? Das Licht und der Gesang der Vögel? Also was habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Drei Cowboys in Kurdistan von Nazif Telek. Die Ursendung in Dschungel für Kinder, 14.05 Uhr. Uhr, SWR 2 vor Mitternacht. Ein Lustschloss, einstmals die Sommerresidenz der spanischen Könige, und das baumbestandene Flusstal des Tajo waren der Beginn von Aranjuez. Das Concierto de Aranjuez ist ein Bestseller seit über 50 Jahren. In diesem Herbst, am 22. November, wäre der Komponist Joaquín Rodrigo 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wiederholen wir einen musikalisch-literarischen Spaziergang. Aranjuez, mon amour. Eine Liebeserklärung an die Gärten von Aranjuez. SWR 2 vor Mitternacht, 23.05 Uhr.